Aber muss man sie wirklich essen? Und muss man Nashörner wegen ihres Horns jagen? Dabei ist ihr Schutz in Südafrika eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Vom Breitmaulnashorn gab es nämlich im ersten Drittel des vergangenen Jahrhunderts dort nur noch einige Dutzend Exemplare. Für die letzten Tiere wurde ein Schutzgebiet eingerichtet, der heutige südafrikanische Schlushluwe Imfolosi Park. Um die Population weiter zu stützen, startete der südafrikanische Naturschützer Ian Player in den 1960er Jahren die Operation Rhino. Mit großem Erfolg. Die Tiere wurden vom Schlushluwe Imfolosi Park in weitere Schutzgebiete umgesiedelt, sodass ihr Bestand in Südafrika bis zum Jahr 2005 auf über 13.000 Tiere stieg. Durch zunehmende Wilderei, vor allem getrieben durch die Nachfrage aus Südostasien, wo man dem Horn potenzsteigernde Wirkung nachsagt, sanken die Populationen jedoch wieder. Es folgten erneute Schutzmaßnahmen. So geht das seit Jahrzehnten hin und her. Zuletzt ist die Zahl der gewilderten Nashörner wieder stark gestiegen, möglicherweise aufgrund der Covid-19-Pandemie. Der ausbleibende Tourismus zog Einkommensverluste nach sich. Da wirken die großen Gewinnspannen bei der Wilderei als Alternative sehr verlockend. Nashörner sind trotz aller Schutzversuche weiterhin vom Aussterben bedroht. Arten, wohlgemerkt, die es seit 50 Millionen Jahren gibt. Ähnliches gilt für Elefanten, weil man ihr Elfenbein, das weiße Gold, möchte. Obwohl der Handel mit Elfenbein seit vielen Jahren verboten und vom Washingtoner Artenschutzabkommen geächtet ist, geht die Jagd nach Elfenbein und damit auf Elefanten weiter. Eine erste Studie, die den Rückgang von Vögeln und Säugetieren in den Tropen untersucht und mit Gebieten verglichen hat, in denen nicht gejagt wird, kommt zu erschütternden Ergebnissen. Der Bestand an Vögeln war im Schnitt um 58%, der von Säugetieren um durchschnittlich 83% niedriger und zwar in einem Umkreis von bis zu 40 Kilometern rund um die Zugangspunkte, Straßen oder Siedlungen der Jäger. Es zeigte sich auch, dass der Jagddruck in solchen Gegenden deutlich höher ist, die leichteren Zugang zu größeren Städten haben, in denen das Fleisch der Tiere gehandelt wird. Das lässt nur einen Schluss zu. Mit jeder Straße, die in tropischen Wäldern gebaut wird, steigen die Jagdaktivitäten. Entlegene Gebiete mit einem reichen Bestand an Vögeln und Säugetieren gehören zunehmend der Vergangenheit an.